Diese Nacht ist kalt und der Wind, der bläst durch unser Land. Und wer jetzt noch geht, ist ein Amateur oder auf dem Weg zu der Liebsten, die jede Reise lohnt. Öffnet sie ihm und sie küsst ihres Liebsten kalte Stirn. Diese Nacht ist so kalt, doch sie öffnet die Tür und er küsst sie siebenmal dafür. Oh, öffne mir, lass mich hinein, dein Liebster steht im Mondenschein. Diese Nacht ist so kalt, so öffne mir, denn morgen wird es zu spät. Der Wind, der geht durch unser Land, doch das Mädchen liegt in ihres Liebsten Arm und danket sehr der kalten Nacht und dem Wind dafür.